Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Wolfgang Edler in Bad Oeynhausen, Eidinghausen-Dehme, bei wunderschönem Sonnenschein zugeschaltet im Internet. Und mir gegenüber, mein lieber, guter, alter Kollege. Kollege. Genau. Ich so Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizei in Koblenz, genau. Ja, sehr cool. Völlig erledigt von den ganzen Einsätzen rund ums Fußballspielen und so. Ja, genau. Also es gab viele Einsätze, natürlich im Rahmen der Begleitung und so. Es gab auch Videokonferenzen und ich bin heute Morgen schon um 5:30 wach geworden und bin irgendwie müde. Gebe ich so. Ja. Das darf man dann auch mal sein. Also ja. Ich neige ja auch dazu, oftmals morgens um 5 Uhr wach zu sein und dann irgendwie nicht mehr schlafen zu können. Aber heute Morgen war es ganz gut. Wir hatten ein turbulentes Wochenende, ist viel Schönes passiert und der Waldgottesdienst in Pohlmannsbusch hat auch bei bestem Wetter stattgefunden. Alles super und sind wir diese Woche beim Podcast aufnehmen noch ganz früh dabei. Etwas, was wir so eigentlich gar nicht kennen. Es ist heute beim Aufnehmen Montag. Ja, also bis Samstag, wenn der Samstag wieder veröffentlicht wird, wer weiß, was bis dahin auf der Welt noch alles passiert ist. Vieles Kleine und Große ist passiert. Man freut sich an einer neuen Armbanduhr oder so. Sternglas, dürfen wir noch mal sagen? Nein, hier, das darf man nicht sagen. Das ist wahr. Das dürfen wir, weil wir nicht gesponsert werden und so. Ich habe auch eine Sternglasuhr und mochte die ganz gerne, weil das ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und so, das ist ein super Glas. Komm, Lars, du hast doch einen Werbevertrag. Aber gut geschützt und so, tolle Uhren, tolles Design, kann man sagen. Ja, ich wusste das auch nicht, dass das geht, aber ich hab seit einigen Jahren eine Quarzarmbanduhr, bei der das Uhrwerk irgendwie zu viel Strom zieht. Das konnte ich irgendwie gar nicht verstehen. Aber die Uhr ist tatsächlich, ich muss immer so nach einem guten halben Jahr schon wieder die Batterie wechseln und das ist auf die Dauer natürlich auch nicht so das Tolle. Ich bin so ein Automatik-Fan, also insofern, ja, diese Uhren sind immer sehr dick. Also Smart-Uhren sind... Ich hatte auch eine Weile jetzt mit einer, also ich habe jetzt eine Uhr mit blauem Zifferblatt und da stehe ich sowieso drauf und die, gibt es auch eine Uhr von einer anderen Marke im Netz, die wollte ich mir eigentlich kaufen, aber das ist auch eine Automatikuhr und die ist sehr dick. Da habe ich gedacht, bei manchen Hemdärmeln kommt man da wahrscheinlich schon in Schwierigkeiten. Genau. Also gut gemacht, ja, definitiv. Aber das interessiert außer uns beiden wahrscheinlich auch keinen. Oder doch, wer weiß. es sind Ferien, genau. Es ist alles jetzt plötzlich so ein bisschen anders. Ne? Aber meine Woche ist leider nicht viel ruhiger als sonst, denn die erste Woche in den Ferien entpuppt sich als die, wo alles reingemüllt wurde, was man vor den Ferien nicht mehr hingekriegt hat dienstlich. Also ich habe auch heute am Montag, dem Pfarrersonntag, das mal zu erwähnen, noch einige Termine vor der Brust und nützt ja nichts. Habe auch schon einiges erledigt und gerade auch in der Zeit, in der ich auf dich gewartet habe, denn du hattest ja leider kompletten Netzausfall. Ja. Wir hatten uns eigentlich schon früher verabredet und dann sitze ich hier und da dachte ich, prima, während ich am PC warte, kann ich ja schon mal was erledigen. Ich hatte gerade eine Videokonferenz mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Südbereich. Wir haben da schon ein bisschen nachbereitet, wie es war mit der EM und so und da gab es viele Fragen zu besprechen, so wie fügt man sich ein als Kirche in diesem Bereich, wie kleidet man sich, Uniform oder nicht, wie kommt man klar mit den anderen Partnern, ne, mit dem sozialwissenschaftlichen Dienst und so. Also gab viele Fragen zu besprechen und danach brach man Internet irgendwie ein, keine Ahnung. Genau. Das war zu viel für euer Internet. Ja, genau. Es ist ja erstaunlich, wie im Standort Deutschland, wie schlecht das Internet funktioniert. Wir jammern hier immer, aber das liegt gar nicht am Internet, das liegt an unserer Plattform. Heute, also wir müssen uns das merken, montags mittags scheint das hervorragend zu funktionieren. Bis jetzt noch keine Störung. Allerdings, genau. Wir machen immer montags jetzt. Genau. Ja, und es ist ein interessanter Bibeltext, der uns jetzt diese Woche wieder vorliegt. Das ist... zweite Buch Mose, also Exodus, im 16. Kapitel, ein relativ bekannter Text, also auch die Sache selbst ist relativ bekannt. Das Buch Exodus heißt ja Exodus, weil es um den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten geht. Genau. Ausgang, ja. Ich frage das immer so im Konfi-Unterricht schon mal. Also wenn ihr mal so an eure Kindergottesdiensterinnerungen geht, wo würdet ihr denn die Geschichte vom Turmbau zu Babel suchen? Ja, und dann erstes Buch Mose und so, ne? Und dann es kommt also, und wenn man jetzt ganz viele Kindergottesdienstgeschichten fragt, da sind ganz viele von ja im ersten Buch Mose. Ich frage dann natürlich nur die, dann sage ich, und wo kann ich denn die Geschichten von Mose lesen? Genau. Und die alle natürlich erstes Buch Mose. Nein, die fangen im zweiten Buch Mose an. Genau. Nämlich hier. Stimmt. Und im 16. Kapitel hat Mose tatsächlich das Volk längst aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt. Sie sind schon durchs Schilfmeer gegangen, also das Meer hat sich geteilt und jetzt sind sie in der Wüste und nörgeln. Genau. Wie das so ist, also ich sag mal, auf der einen Seite freut man sich, ne, über diesen Aufbruch, es geht los, was Neues, raus aus der alten Suppe, sag ich mal so, und da waren ja viele Hindernisse zu überwinden, ne, für die Plagen, und dann diese Reise durch Schilfmeer und so, aber wie das so ist, ne, man geht los und denkt sich, ich bin aufgebrochen, was Neues fängt an, aber trotzdem ist man nicht komplett glücklich. Nee, vor allen Dingen weiß man ja immer so lange etwas zu schätzen, wie man es nicht hat. Wenn man es dann hat, dann kommen die Probleme. Dann denkt man, was war das doch in Ägypten schön? Wir hatten zu essen. Also das Volk Israel spricht in diesem Zusammenhang immer gerne von den Fleischtöpfen Ägypten, wo wir Brot die Fülle zu essen hatten, wo wir an den Fleischtöpfen saßen. Jetzt sind wir zwar nicht mehr in der Gefangenschaft, jetzt sind wir befreit und jetzt ziehen wir hier durch die Wüste und haben nichts zu mampfen. Genau, aber das kennt man so, ne? Man mag was Neues, man fängt was an, dann denke ich zum Beispiel, unser Umzug hier nach Koblenz, solche Sachen, man bricht auf, was Neues und so, und plötzlich denkt man so, oh, früher war auch schön, ne? Also, das kennt man ja als Mensch, ne? Dass man sagt so, das vertraute Alte war nicht das Perfekte, sonst wird man nicht aufgebrochen, aber man freut sich halt über das, was war, ne? Irgendwie so ein bisschen glorifiziert das auch ein bisschen, verklärt das auch ein bisschen. Ja. Ja, und ganz schnell geht das dann so, dass man dann auch ungerecht wird. Ne? Die sagen dann auch, ja, ihr habt uns hier, die reden also mit Mose und Aaron, seinem Bruder, und sagen dann, ihr habt uns hier nur in die Wüste rausgeführt, damit wir hier alle verhungern. Man spricht in dem Zusammenhang ja wirklich bei dieser ganzen Wüstenwanderung von der Mur-Theologie. Mhm. Immer wieder irgendwas anliegt und das ganze Volk murrt. Und Mose muss sich dann immer irgendwas einfallen lassen, beziehungsweise Gott reagiert dann auf dem Wüstenzug darauf, was da gemurrt wird. Und immer wieder haben die was Neues zum Murren. Man sagt das ja eigentlich den Ostwestfalen nach, ne? Dass man immer was zum Murren hat. Das, also man sagt ja hier auch, nicht gemeckert ist schon genug gelobt. Ja, genau. Also insofern, vielleicht waren da auch ein paar Ostwestfalen dabei, aber ich erlebe das hier gar nicht so. Also so schlimm ist es wirklich nicht. Gibt es, glaube ich, andere Ecken in Westfalen, wo man mindestens genauso murrt. Das glaube ich auch. Das Grundprinzip, ne? Wenn man so Veränderungen angeht, wenn man neue Wege beschreitet, zwischenzeitlich mal zu denken, so, oh, früher war auch schöner. Also gerade wenn man so auf dem Weg ist und so, das kennt man ja auch. Das kennen wir aus vielen Situationen, ne? Im persönlichen Leben, aber auch gemeindlichen Dingen, dass man einfach sagt so, oh, früher war es schöner, ne? Früher war es schön. Ja, hier, da gibt es ja auch viele Sprüche zu. Da gibt es ja dann auch hier von, wie heißt der denn, Jochen Malmsheimer, Wurstenbrot. Genau. Das Wörtchen früher. Genau. Und, das ist so gutes, altes Brot. Ne? So genau. Und das hat ja irgendwie mit den Fleischtöpfen Ägyptens nicht auszutun. Und dann Kartoffelartig. Kompost aufgemacht, irgendwie, keine Ahnung, Salat und Remoulade. Ja, das kann man sich im Internet anhören. Den Sketch gibt es ja, den kann man finden, von Jochen Malmsteiner. Großartiger Klassiker. Und da geht es ja irgendwie auch darum, der sagt dann, manches, was früher gut war, wäre auch heute noch gut, wenn man es in Ruhe gelassen hätte. Genau. Und hier ist es eben so, ja, jetzt, wir sind in der Wüste und keine Fleischtöpfe mehr, kein Brot mehr, wir haben Hunger. Ja. Und dann sagt Gott, ich habe das Murren gehört. Ja. Ja, sag ihnen, gegen Abend sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen werdet ihr Brot kriegen. Genau. Und dann ganz lecker, ne? Gibt es Wachteln, ne? Also nicht schlecht. Also heute, wenn du so Kochshows guckst, ne? So Wachteleier, boah, Wachtel irgendwas. Also ist nicht ganz schlecht, was Gott da macht, ne? Nee, Wachteln, hast du schon mal Wachteln gegessen? Nee. Ja, doch. Also ich habe mal so einen Wachtelflügel gegessen, fand das jetzt aber auch nicht so toll. Aha, siehst du, da geht das Gemurre schon wieder los. Ja, genau. Also ich habe auch schon mal Wachteln gegessen, das fand ich sehr lecker. Das Problem bei Wachteln ist ja, dass sie sehr klein sind. Ne? Ja, genau. Man braucht eigentlich schon mehrere. So. Genau. Und, aber da kommen eben Wachteln, bedecken das Lager und dann haben sie also jede Menge Wachteln, können sich fleischmäßig satt essen. Mhm. Und dann am Morgen gehen sie raus und da liegt rund um das Lager überall klein und rund wie reif auf der Erde etwas, was man essen kann. Mhm. Das hatten sie noch nicht gesehen, das kannten sie gar nicht und sprechen untereinander auf Hebräisch, Manhu. Genau. So. Typisch. Genau. Genau. Was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. Ne? Genau, genau. Und das heißt ja so viel wie so, was ist das denn? Also, was ist das? Merkwürdig, da liegt hier was rum, sollen wir das etwa essen? Und Mose sagt dann, ja, das ist das Brot, das Gott euch zu essen gegeben hat. Das könnt ihr jetzt essen. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage, kann sowas denn überhaupt passieren? Also gibt es sowas überhaupt? Wie ist denn deine Einstellung da, Lars? Du bist doch immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet da in solchen Dingen. Ach, ich doch nicht. Also das kann man jetzt auf der einen Seite bildlich sehen, klar. Also das kann so eine Geschichte sein. Aber ich glaube, spannender ist so eher so im Leben, ne? Wenn man unterwegs ist und denkt sich so, ich will es auf so ein durch verändern oder so und dann passieren Sachen und man denkt sich so, ach nee, besser nicht und so. Und dann sorgt Gott dafür, dass man irgendwie überlebt, sag ich mal. Dass es was gibt. Ja, ich sag mal, der Umzug hier zum Beispiel nach Koblenz und so, schwierige Geschichte, weil alles hinter sich gelassen und so. Dann glaube ich aber trotzdem, dass Gott so kleine Speisen auf den Rand stellt, so geistliche Speisen, und man denkt sich so, boah, das habe ich aber anders erwartet, anders mir gewünscht und so, und dann so ein Manhu, so, hey, was ist das denn und so, aber das passiert, ja, im Leben passiert das, dass Gott auf so Wegen ist und einem was gibt, wo man erst so denkt, so, nee, was soll das denn, aber dann doch überleben kann ganz gut damit, also das ist ein Prozess. Mhm. Ja, und es hat ja früher dann auch sich immer sehr um die Fragen gedreht, das ist doch alles, das kann man nur so bildlich betrachten, das kann überhaupt nicht passiert sein und das ist doch alles jetzt wieder die Wunder, so die muss man erklären, weil das kann ja alles nicht sein. Dann gibt es ja das legendäre Buch und die Bibel hat doch recht, ne? Kennst du auch, oder? Ja. Werner Keller, glaube ich, heißt der, ne, der Autor. Das war ja früher mal so sehr in aller Munde, wo vieles eben einfach erklärt wird, wo es eine Erklärung gibt für die vielen Wunder in der Bibel, wie das jeweils abgelaufen sein könnte. Und hier ist es dann eben auch, wird dann erklärt, also ja, dass die Wachteln das Lager bedecken. Klar, die Wachteln ziehen schwarmweise und da ist dann eben gerade ein Schwarm zum Rasten niedergegangen, das ist eben so. Und das mit dem Manna, Das kommt ja von dem Manhu, da hat man dann den Namen abgeleitet, Mann, das Manna, das Wüstenbrot, was die Israeliten dann in der Wüste gegessen haben. Das wäre also irgendwie so ein Sekret des Tamarindenbaums oder so, dass man also tatsächlich da auf dem Boden liegen finden könnte. Und insofern, oder Tamaristenbaum, das wäre, also das könnte man alles erklären. Was man natürlich jetzt weniger erklären kann, dann auf diese Weise, ist, warum kommen die Wachteln genau an dem Moment, wo das Volk wirklich Hunger hat? Ja. Und warum kommt am nächsten Tag dann plötzlich das Manna, was sie vorher nicht hatten? Und wie ist es möglich, dass man so eine große Volksgruppe, die da miteinander unterwegs war, 40 Jahre davon ernähren kann? Genau. Das zeigt ja so ein bisschen, dass alle ehrenwerten Erklärungsversuche vielleicht so ein kleines bisschen an der Sache vorbeigehen. Es geht ja eigentlich darum, die Glaubenserfahrung, dass Gott dabei ist, dass Gott stützt, dass Gott Kraft gibt, dass Gott auch Speise gibt. Das sind ja millionenfache Erfahrungen, auch im Alten wie im Neuen Testament. Wir sind nicht von Gott verlassen, auch wenn wir denken so, oh, wo geht die Reise hin, als blöd gerade oder so. Dass man das Gefühl hat, genau, Gott ist dabei, Gott stärkt. Das ist eine gute Erfahrung, glaube ich. Und es geht ja dann genau in diesem Sinne weiter, wenn Mose dann sagt, jeder sammelt so viel, wie er braucht. Einen Krug voll für jeden, auch für die ganze Familie. Und man kommt also dahin, dass die dann zwar gesammelt haben, aber auch der wenig gesammelt hat, hat nicht weniger. Es reicht für alle, es ist irgendwie ausgeglichen. Und was hier in diesem Abschnitt gar nicht mehr vorkommt, ist, da sind dann ein paar ganz Schlaue, die sammeln dann einfach auf Vorrat, weil die sagten, ja, wer weiß, wann es wieder das nächste gibt. Und Mose hatte gesagt, Gott wird euch versorgen. Ja. Und ihr sammelt bitte nur jeden Tag so viel, wie ihr braucht. Und dann sammeln die auf Vorrat. Und das ist am nächsten Tag dann total vergammelt. Das kann man dann gar nicht mehr essen. Nur am Sabbat, da funktioniert das. Also wenn sie einen Tag nicht arbeiten müssen, dann hält sich das. Spirituelle Komponente, das heißt, dass der Tag, der Gott gehört, da verdirbt das nicht. Aber grundsätzlich steckt dahinter dieses, ist eine Kampfansage gegen das Menschliche, wir sorgen vor, wir präparieren uns, wir machen, wir tun. Das merkt auch jeder im Alltag. Natürlich muss man sich vorbereiten auf Dinge, aber es geht auch nicht immer so. Ne? Also manchmal gehen Dinge auch schief. Ja. Und für uns ist es nun mal ganz selbstverständlich, wenn man Hunger hat, geht man irgendwo in die Pommesbude oder in ein Restaurant oder in den Supermarkt und kauft sich was. Für Kinder ist es ganz selbstverständlich, das Essen kommt aus dem Supermarkt. Und wenn ich mich an Corona zurückerinnere, wo wir mit dem Podcast begonnen haben, da musste ja auf jeden Fall sichergestellt sein, dass die Supermärkte offen sind und überhaupt alle Läden, damit die Leute was zu essen haben. Das ist ja auch richtig, aber das ist uns auch ganz selbstverständlich. Ne? Essen ist billig und Essen ist jederzeit in aller gewünschten Menge verfügbar. Genau, aber heißt auch so, was du gerade gesagt hast, Eltern sorgen für uns. Das heißt, da dürfen sich Kinder bei uns auf jeden Fall darauf verlassen, dass Eltern dafür sorgen, ne? Dass ein Kind was zu essen hat, auch nach einer Wanderung. Man denkt so, oh, die Reise ist lang, kann nicht mehr und so. Also Eltern kümmern sich auch, ne? Ja. Ist auch wichtig, aber auch Eltern und auch alle anderen können sich letztlich jederzeit bei uns in unserer Gesellschaft darauf verlassen. Also Essen steht in jeder Menge, die ich haben möchte, zur Verfügung. Und man ist schon sauer, wenn dann irgendwie, was weiß ich, die Champignons gerade vergriffen sind oder wenn die Erdbeeren schon, wenn das Erdbeerfeld jetzt schon abgeerntet ist oder wenn so ne, das... Das ist so ein Punkt, den das Volk Israel in der Wüste damals lernen muss, dass es eben ganz in der Hand Gottes ist und dass es vertraut darauf, dass Gott euch versorgt. Ich weiß gar nicht, ob wir das könnten, also weil wir ja so ganz selbstverständlich gewohnt sind, dass es jederzeit irgendwo was zu essen gibt. Das ist in anderen Ländern anders. Aber genau, aber vielleicht ist es ja... du kriegst nicht mal das, was du willst oder was du hoffst, aber du kriegst was. Ne? Also das heißt, Gott kann auch andere Wege finden, manches Bedürfnis zu stillen und vielleicht ein bisschen anders, als wir es erwartet haben. Ne? offensichtlich. Ne? Und da ist das ja eine interessante Geschichte, wo die Leute murren und Gott sagt, ja, das braucht ihr, da kümmere ich mich drum. Mhm. Aber es passiert eben so, dass die Menschen erleben, wir sind eben ganz in der Hand Gottes. Der führt uns hier, der erhält uns hier und wir können da wenig beitragen. Es kommt ja dahinter auch noch so eine Geschichte, wo sie dann sagen, wir können das Manna nicht mehr sehen. Und so einige andere Dinge passieren da noch und auf dieser Wanderung. Manche haben ja auch gefragt, wieso dauert es 40 Jahre, bis die aus Ägypten bis nach Israel gewandert sind. Ansonsten war es für Karawanen üblich, dass man da hin und her wanderte. Und das war nun wirklich ein schaffbarer Weg. Also 40 Jahre brauchte man normalerweise nicht dafür. Es gibt ja auch dann wieder Erklärungen dafür. Es ist eine sehr, sehr dicht interpretierte Geschichte, ne, wo ganz, ganz viele Aussagen drinstecken. Hier eben, ja, Gott sorgt für euch und vielleicht schadet uns das ja auch nicht. Mal abseits von Erntedank, solche Gedanken hat man ja sonst eigentlich immer am Erntedankfest, sich mal neu bewusst zu machen, was wir alles für Möglichkeiten haben, was ja durchaus auch auf anderer Leute Kosten geht. Also so manche Lebensmittel, die wir ja haben, die werden aufwendig hierher transportiert und werden in anderen Ländern zu üblen Konditionen angebaut. Aber selbstverständlich essen und trinken und genießen wir hier. Das stimmt. Das ist die globale Komponente. Das zeigt aber auch nochmal, dass wir als Menschen natürlich immer so ein bisschen in der Sorge sind. Ne? Haben wir genug? Was bekommen wir? Reicht das? Und so, das sind so ganz urmenschliche Erfahrungen, finde ich. Ne? Also, und sich darauf zu verlassen, ne? Dass Gott da schon für uns sorgt, ist auch so eine kleine Glaubensprüfung, finde ich. Ist schon so. Und man kann sich ja, muss man ja nicht, ist ja nicht vorgeschrieben oder gezwungen oder sonst ja, man kann sich das natürlich deutlich machen mit der alten Tradition des Tischgebets. Hm. Und also jetzt nicht nur einfach irgendwas leiert, sondern sich dieses Ritual zu eigen macht und sagt, ja, ich mache mir kurz bewusst, bei allen Möglichkeiten, bei allem Geld, bei allen versorgungspositiven Dingen, die ich habe, es ist nicht selbstverständlich. Ja. Wir sind abhängig, ne? Das ist ein schlechtes Gefühl, oft abhängig zu sein, aber es heißt ja auch, ich hänge an irgendwas, ne? Also irgendwas, was mir was gibt, was ich brauche, und das wäre für uns Gott, ne? Ja. Mhm. Ja, und je sicherer die Versorgungswege werden, desto sicherer sind sich die Menschen auch, dass man Gott auch eigentlich gar nicht braucht, bis sowas dann plötzlich bis sowas schwierig wird, ne? Bis dann so eine Pandemie kommt oder bis dann Versorgungswege aufknacken oder bis dann das Geld irgendwie, und dann, so weiß man es ja aus der Geschichte, dann passiert es auch oft wieder, dass Menschen sich doch wieder fragen, ist da nicht noch mehr, ist da nicht einer, der größer ist? Und ja, im Moment geht es uns in Deutschland zumindest, glaube ich, ganz gut, bei allem, was wir zu jammern haben. Wir haben ja auch eine Menge zu jammern immer. Ja. Zum Murren. Haben heute nicht gemacht, immer wieder. Aber was diese Frage angeht, sagen wir mal, unsere Versorgung, ne, die ist natürlich gut. Also wir haben alles, was du brauchst, ne, gibt es im Rewe, im Edeka, ich weiß nicht wo und so. Du gehst da rein in den Laden und du kaufst, was du willst. Ne? Ist ein bisschen teurer geworden inzwischen, aber du hast alles, was du brauchst. Ja, und noch mehr. Ja. Hast du auch eine Menge, was man nicht braucht. Stimmt. Das sind, glaube ich, diese Chibo-Sachen, ne? Das brauche ich jetzt auch mal. Keine Ahnung. Ich glaube, da werden Bedürfnisse geweckt, die hatten wir vorher nicht, aber denkst du, ja, das ist aber nützlich. Ja. Natürlich. Und es gibt ja diese Wochenzeitung, gibt es bei uns, bei euch doch sicherlich auch, die man immer so umsonst eingeworfen kriegt, wo dann von allen möglichen Läden die wöchentlichen Prospekte drin sind, wo man dann gezeigt kriegt, was man noch alles haben könnte. Und je älter man wird, desto trauriger wird das, weil man feststellt, man hat irgendwie schon alles. Ja. Wobei, ich glaube, all die finden immer noch so eine Lücke, ne? Und sagen so, boah, das gibt's auch? Das ist ja interessant. Also, es werden auch Begehrlichkeiten geweckt, die wir vorher nicht hatten, ja. Ja, ja. Es gibt natürlich auch Begehrlichkeiten, die individuell sind. Also mal so, wie ist das zum Beispiel mit der Frage, wie viele Gitarren braucht man eigentlich? Viele. Ja, immer noch eine mehr. Ja, genau. Oder Armbanduhren oder was man da so hat. Ne? Wobei ich nochmal sagen muss, schöne Uhr. Hast du gesagt? Ja, und das ist sind so Kleinigkeiten, an denen man sich freuen kann. Hier geht es wirklich um Existenzielles und um ja, die Frage, was dürfen wir erwarten, was trägt uns und haben wir noch ein Gefühl dafür, dass vieles, was wir haben, eben nicht selbstverständlich ist. Genau. Wobei der Bibeltext schon sagt, wir dürfen viel erwarten, ja. Also nicht auf das Bauen, nicht auf das so, das gehört uns und so, aber erwarten dürfen wir von Gott sehr viel, ne? So sieht's aus. Und lieber Lars, wenn ich dann auf die Zeit gucke, ist das eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Oder wie siehst du das? Doch, auf jeden Fall. Also heute war, glaube ich, sehr geschmeidig und so unterwegs. Aber trotzdem, ja, Lebensgrundlagen zu haben, die Gott uns schenkt, dafür dankbar zu sein und dann zu sagen, bleib behütet. So, tschüss. Ciao. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.